das haitianische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017 wurde gegründet. Zum Vorsitzenden wurde der Vorsitzende der haitianisch-koreanischen Kulturgesellschaft Noel Stebe gewählt.